nächste Lied widme ich an diesem Abend extra für die Live-Aufnahme Roy Black. Das Lied heißt Der König ist tot. Ein Bauer schafft ein Lied über der Welt. Wir sind zu viele und wir haben kein Geld. Ihre Veränderung, das Land ist kaputt und unsere Träume sind Asche und Schutt. Valhalla öffnet seine Pforte und der König schaut hinab. Er kann das Elend nicht ertragen und steigt zurück in sein Grab. Das Ende ist nahe, der Untergang droht. Nichts kann uns mehr retten, der König ist tot. Der König ist tot. Der König ist tot, der König ist tot, der König ist tot, der König ist tot. Als ich noch jung war, war alles gut. Die Luft war sauber und mein Virus im Blut. Doch was wir uns lieben, das zählt heute nicht mehr. Und unsere Idole, die fehlen uns sehr. Valhalla öffnet seine Pforte und der König schaut hinab. Er kann das Elend nicht ertragen und steigt zurück in sein Grab. Das Ende ist nahe, der Untergang droht. Nichts kann uns mehr retten, der König ist tot. Der König ist tot, der König ist tot, der König ist tot. Der König ist tot. König ist tot, der König ist tot, der König ist tot.